Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 102 des Gabelbissen Podcasts. Bevor ich mit der heutigen Folge beginne, möchte ich euch noch ein Audiokommentar vorspielen. Und zwar hat mir die Anna nachträglich zur Folge 100 ein Kommentar geschickt, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Natürlich Audiokommentare, nur so nebenbei, sind jederzeit immer herzlich bei mir willkommen. Ja, und würde sagen, bevor wir zum heutigen Thema kommen, lasse ich mal die Anna vors Mikro. Hallo Thomas, hallo Cäsar. Ich wollte ja zur 100. Folge was aufnehmen. Habe ich sogar versprochen gehabt. Und dann war es Montag und ich habe mir gedacht, das hat noch Zeit. Und dann war es Mittwoch und ich habe mir gedacht, das hat nicht mehr so viel Zeit. Und dann war es Freitag und es war zu spät. Ja, aber es ist ja jetzt Weihnachten und deswegen gibt es von mir Weihnachtsgrüße. Ich bin von Anfang an Hörerin. Ich bin entweder durch den Kai vom Hobbykoch-Podcast oder durch den Sven vom Kulinarikast auf dich gestoßen und bin gleich hängen geblieben. Und zwar, weil mir dein Dialekt so vertraut war. Weil ich mir gedacht habe, das kennst du doch von deiner Oma. Ja, wie sich inzwischen rausgestellt hat, ist kein Zufall, weil meine Oma quasi direkt von ums Eck bei dir herkommen ist. Ja, und ich finde es halt wunderschön, dass ich quasi die Rezepte meiner Kindheit bei dir hören kann. Nicht alle, du bringst auch neue Sachen, die ich nicht kenne. Manchmal hat meine Oma auch ein bisschen anders gekocht, weil sie, ich weiß es gar nicht, von welcher Küche sie da beeinflusst war. Vielleicht ein bisschen bayerisch, man weiß es nicht. Vielleicht auch noch mehr tschechisch, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall höre ich dir wahnsinnig gern zu. Und letztes Jahr, wie du das Weihnachtsgedicht vorgelesen hast, da musste ich dann doch ein kleines Tränchen verdrücken, weil sowas hat mir halt auf die Art schon seit vielen Jahrzehnten niemand mehr vorgelesen. Ja, danke für deinen Podcast. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Danke, Anna, für das wirklich nette Audiokommentar. Hat mich wirklich gefreut, dass du mir auch das geschickt hast. Und vor allem hat es mir echt gefallen, dass dir explizit das Weihnachtsgedicht vom letzten Jahr gefallen hat. Man, klar, jetzt weiß ich ja wieso, du hast ja mehr oder weniger ähnliche Wurzeln wie ich, man, bei mir direkt, bei dir, sag ich mal, indirekter. Und da kann ich gut verstehen, dass dir eben dieses Gedicht, das in Waldviertel am 100 war, besonders gut gefallen hat. Natürlich freut es mich, dass dir generell mein Podcast gefällt und so wie ich es mache. Danke nochmal fürs Audiokommentar. Wenn auch ihr mir ein Audiokommentar schicken wollt, natürlich gerne. Einfach aufnehmen mit eurem Smartphone. Ihr könnt jedes beliebige Audioformat nehmen und das schickt dann einfach an feedback@gabelbissen.at. So, aber jetzt würde ich mal vorschlagen, kommen wir jetzt zum Kern der heutigen Folge. Widmen wir uns dem Thema und da habe ich mir etwas Schönes ausgesucht. Es war auch ein Hörerwunsch vor einiger Zeit. Und weil es so super in die Adventszeit passt, habe ich mir gedacht, bringe ich das jetzt, wo wir mittendrin sind. So, naja, schon fast am Ende, aber noch mittendrin, würde ich jetzt sagen. Und zwar geht es heute um das Thema Maroni. Die Maroni oder die Esskastane oder auch Edelkastane genannt, zählt zu den Buchengewächsen. Also ganz was Spezielles einmal. Nicht, wie wir es oft hatten, zu den Rosengewächsen. Nein, Buchengewächsen. Und die können bis zu 25 Meter hoch werden. Es gibt einige wenige Exemplare, die sogar bis zu 35 Meter schon hoch geworden sind, aber im Schnitt werden die bis zu 25 hoch. Es ist ein sogenannter sommergrüner Baum. Er hat männliche und weibliche Blüten und dadurch ist die Maroni, die Edelkastanie, in der Lage, sich selbst zu bestäuben und zu befruchten. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kiwi, wo ich eine männliche und eine weibliche Pflanze habe, die ich eben benötige, um zu befruchten. Die Edelkastanie kann das selbst. Die Frucht übrigens, und das wusste ich nicht, ist ganz streng genommen auch eine Nuss. Ja, das hätte ich nämlich nicht gedacht, dass das zu den Nüssen zählt. Die Ernte von den Maronis ist in etwa ja von so Ende September bis Mitte, Ende November herum, je nachdem. Sie hat einen sehr, sehr hohen Gehalt an Kohlenhydraten, Stärke und Saccharose, was aber irgendwie untypisch für eine Nuss ist. Weil, denken wir mal an Haselnüsse, was haben denn die? Genau richtig, die haben einen hohen Fettanteil. Und was hat die Kastanie, Edelkastanie, die Maroni nicht? Fett. Also man schert schon Fett, aber relativ geringen Fettanteil. Im Gegenzug hat sie wieder einen sehr hohen Anteil an Kohlenhydraten und enthält auch sehr viel Zucker. Wir wissen ja, wenn man Maroni essen, immer so einen leicht süßlichen Geschmack oder durchaus stärkeren süßlichen Geschmack. Ja? Und dann enthält sie auch noch viel Wasser. Und das ist aber auch ein Problem, denn dadurch sind Maroni leider nicht lange haltbar. Also die sollte man, wenn man sie kauft, wirklich relativ rasch weiterverarbeiten, weil Maroni generell schnell verderben. Man kann mit ihr eigentlich relativ viel machen. Man kann sie zum Beispiel, wenn man sie trocknet, zum Mehl verarbeiten. Aber zum Backen direkt kann man dieses Mehl nicht verwenden, was schade ist. Denn Maroni-Mehl würde wenig bis gar kein Gluten enthalten, was für die ganzen Allergiker und Unverträglichen, Leute, die es nicht vertragen, also die Unverträglichkeit dagegenüber haben, nicht verwenden können, weil es bindet nicht so schön. Von daher muss Maroni-Mehl, wenn man es zum Backen verwenden will, immer mit anderem Mehl gemischt werden, um mehr oder weniger das Ganze backfähig zu machen. In Österreich ist das Anbaugebiet nicht so groß. Es wird mehr oder weniger in zwei Regionen kultiviert. Da haben wir auf der einen Seite das Südburgenland und die wunderschöne grüne Steiermark. Die Maroni können eigentlich sehr, sehr vielseitig verwendet werden. Ich kann sie auf der einen Seite süß machen, aber auf der anderen Seite auch pikant machen. Also im Grunde ist mit der Maroni so gut wie alles machbar. Du kannst sie als Beilage essen, pur. Also es gibt zum Beispiel viele französische Gerichte, in Österreich würde ich es jetzt nicht so kennen, aber viele französische Gerichte oder auch italienische, wo einfach gekochte Maroni dazu serviert werden, wie man bei uns zum Beispiel Erdäpfel isst. Es gibt Maronis, werden zu Püree verarbeitet, zum Beispiel, dass man aus Brotaufstrich nimmt. Es wird in Torten verwendet, Maronitorten, ein Traum kann ich euch sagen. In Cremen wird es verwendet. Als Mehl oder zu Bier, also das kann ich euch auch empfehlen. Ich habe da vor 2 Jahren beim Craft Beer Fest in Wien von der Golsauer Brauerei ein Maroni-Bier probiert. Traumhaft, es hat wirklich total gut geschmeckt. Ein echt guter Maroni-Geschmack und danach das wunderbar bierige. Es gibt Maroni-Eis. Ja, und zur Winterzeit gibt es was ganz, ganz Typisches in Wien, nämlich den Maroni-Brauder. Oder den Maroni-Braten, schön zu sagen. Die dürfen von 1. Oktober an bis zum 30. April des Folgejahres ihre Maroni verkaufen. Und zwar im Stadtgebiet von Wien. Da muss man sich bei der, wenn ich es richtig im Kopf habe, MA59 müsste das sein, das Ganze anmelden. Es ist ein freies Gewerbe, das kann jeder machen. Sagt man, okay, man möchte Maroni braten und dann darf man eben in den Zeitraum auf einem fix definierten Standort seine Maroni verkaufen. Ist übrigens jetzt nicht so leicht, denn der Maroni-Brater hat ein Problem. Kommt er zu früh, sprich, wir haben noch einen schönen Altweibersommer, richtig schön warm, was er Anfang Oktober durchaus noch sein kann, wird da keiner hingehen, weil da sagt er, bitte schaut er den an, so warm und der verkauft schon seine Maroni. Schlecht fürs Geschäft. Da geht dann, so kann man sagen, wirklich im Laufe des Jahres niemand mehr so recht hin. Fange aber zu spät an, dass es schon zu kühl ist, dann hat er sein Geschäft vermutlich schon an die Konkurrenz verloren. Also ihr seht, auch nicht so ein leichtes Geschäft, der Maroni-Brauder. Ja, er darf neben Maroni übrigens auch noch 2 weitere Dinge anbieten und verkaufen und das haben auch eigentlich die meisten im Programm. Er darf Bratäpfel verkaufen und Erdäpfelbuffer. Mehr aber nicht. Also der klassische Maroni-Brater hat von der Lizenz her nicht mehr. Ja, und das Interessante ist, pro Jahr werden in Wien ca. 1 Tonne Maroni bei den Bratern verkauft und verzehrt. Also ehrlich gesagt, auf so viel hätte ich persönlich nicht getippt. Also es geht wirklich gut, das Geschäft. Und ebenfalls eine Spezialität, die ich aus Wien her kenne, wären die wunderbar herrlichen Schokomaroni. Schokomaroni, das ist eine Maroni-Creme und die wird dann so Maroni-Form mehr oder weniger gebracht und dann anschließend durch Zartbitterschokolade gezogen und das wird dann erkalten lassen, so wird das gegessen. Wunderbar, ich persönlich liebe diese Variante wirklich sehr und zu empfehlen, weil ich die Produkte sehr schätze, nicht weil ich was bekommen werde hier, die Schokomaroni der Firma Händel und der Konfiserie Eibensteiner, beide beheimatet in Wien. Händel bekommt man österreichweit, soweit ich weiß. Eibensteiner gibt es nur in Wien und da glaube ich auch nur mehr auf zwei Standorten, in der Konfiserie selbst, im 18. Bezirk und ich glaube in einem Kaffeehaus im 1. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Aber im 18. Bezirk bekommt ihr die auf alle Fälle. Im Zuge der Frage zum Thema Maroni war dann noch ein weiteres Thema, das ich genauer anschauen wollte, und zwar die richtige Zubereitung. Wie macht man sich denn so herrliche Maroni zu Hause selbst? Da gibt es zwei Arten. Man kann Maroni kochen oder braten. Fangen wir mal mit dem Kochen an. Kochen funktioniert so. Maroni, wenn ihr es euch so vorstellt, die hat eine runde Seite und eine Spitze. Die spitze Seite schneide ich in Kreuzform ein, sprich da schneide ich ein Kreuz rein. Und die ganze Maroni gebe ich dann in kochendes Salzwasser hinein. Dann reduziere ich die Temperatur und lasse das für ca. 15 Minuten ziehen. Kleiner Tipp. Wenn die Maroni schwimmen, dann bitte wieder rausnehmen. Denn dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass sie von Würmern befallen sind oder einfach zu alt, sprich von wirklich minderer Qualität. Die absinken, die könnt ihr verwenden, die sind frisch und gut, aber die aufschwimmen, bitte nicht nehmen. Ja, und die zweite Zubereitungsart wäre Braten. Und da funktioniert das Einschneiden etwas anders, denn da muss man von der runden zur Spitzenseite auf der Oberseite einschneiden, also auf der gewölbten. Nicht das Kreuz, sondern ein schöner Schnitt eben von der runden zur Spitzenseite. Dann wandert das Ganze ins vorgeheizte Backrohr. Und zwar würde ich hier empfehlen, mal 200 Grad Celsius Heißluft, nicht Ober-Unterhitze. Da ist die Heißluft wichtig. Und da bleibt es dann für so circa 10 Minuten drinnen. Also auf dem Backblech geben und 10 Minuten drin braten lassen. Damit das Ganze nicht austrocknet. Stellt bitte noch einen Topf mit Wasser ins Backrohr hinein. Das kennen wir vom Backen. Dann wird das Ganze immer ein bisschen befeuchtet. Und genauso ist es bei den Maroni notwendig. Vorkochen beim Braten ist meines Erachtens nicht notwendig. Einige machen es, das weiß ich. Man kann es natürlich machen, aber wie gesagt, unbedingt notwendig wäre es nicht. Und eine alternative Variante gäbe es noch. Ihr könntet das Ganze eigentlich auch in einer gusseisernen Pfanne rösten. Dabei, das habe ich noch nie gemacht, aber soll sehr gut sein und dabei sollen sie vor allem weniger austrocknen, die Maroni. Also muss man nicht zusätzlich Wasser hinzufügen, da wird es nur in der gusseisernen Pfanne geröstet. Schauen wir uns mal die Maroni geschichtlich an. Wo kommt denn die eigentlich her? Die kommt von wirklich weit, weit weg. Man vermutet, dass das Ganze auf unsere letzte Eiszeit zurückgeht, denn da, so geht man davon aus, dass die Verbreitung der Edelkastanie mehr oder weniger begünstigt wurde. Und da hat sich eben die Edelkastanie von Asien aus in Richtung Europa verbreitet. Ja, die Kultivierung geht auch übrigens schon sehr, sehr lange zurück. Und zwar vermutet man, dass bereits das im 9. bis zum 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, vor Beginn unserer Zeitrechnung, sprich vor Christi Geburt, die Maroni kultiviert wurde. Das ist eigentlich extrem früh, das kenne ich vor wenigen Sachen, dass die schon so früh kultiviert wurden. Von dort an, also von der Zeit an, fand die Maroni rasch ihre Verbreitung in den Balkan zum Beispiel oder nach Griechenland. In Sparta, ihr kennt Sparta, eine Kampfstadt aus Griechenland von früher, war die Maroni zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Sie findet auch generell in Griechenland immer wieder Erwähnungen in diversen Schriften, zum Beispiel von Homer oder auch Hippokrates. Die haben immer wieder die Maroni erwähnt, wie wichtig sie war und wie nährreich etc. Man trieb regen Handel mit der Frucht. Ja, und so kam es dann, dass sie sich auch in Europa ein bisschen weiter verbreitete. Und es war wieder mal ein Volk, das es dann in ganz Europa oder in deren ganzen Reich verbreitet hat. Genau richtig, die Römer waren es wieder einmal, die die Maroni im ganzen Römischen Reich verbreitet haben. Sogar bis nach Großbritannien haben die Römer die Maroni gebracht und auch dort schätzte man sie sehr. In deren Kultur wurde diese Frucht, diese Nuss sehr, sehr hoch angesehen. Zum Beispiel der Koch vom ersten römischen Kaiser von Augustus, der Apicius, erwähnte die Maroni mehrfach in seinem Kochbuch. Selbst im Mittelalter, sagen wir mal so, im frühen Mittelalter, wurde sie noch geschätzt und sogar durch einige Könige geschützt. Die haben die Pflanzen in Schutz gestellt. Man durfte sie nicht fällen oder sonstige Sachen damit machen. Es war verboten. Doch, wie bei vielen Dingen, ich habe es immer wieder erwähnt, ist im Verlauf des Mittelalters etwas verloren gegangen und die Ansichten haben sich radikalst geändert. Man dichtete der Maroni Sachen nach, die absolut unverständlich sind und wo man heutzutage klarerweise weiß, dass das alles nicht stimmt. Die Geistlichkeit war der Meinung, sie habe stopfende Wirkung, würde Kopfschmerzen verursachen und das Schlimmste natürlich, es wird den Sexualtrieb verstärken. Und das passte denen natürlich überhaupt nicht in den Kram und darum hat man die Maroni schlecht gemacht. Und man hat sie quasi verbannt aus der Küche, wobei sie ja schon sehr viel verwendet wurde. Ja, und man hat gesagt, okay, nur noch das einfache, arbeitende Volk und Schweine dürfen die Maroni essen. So radikalst, wie man hört. Ja. Ab dem 16. Jahrhundert hingegen stieg der Anbau wieder an, denn das war auch wichtig. Die Maroni galt lange Zeit als wichtigste und einzige Nahrungsquelle für die Armen. Sie wurde auch oft als Brot der Armen oder des kleinen Mannes bezeichnet. Also das war damals das klassische arme Leute-Essen. Klar, es wurde stark kultiviert, man bekam es relativ leicht und überall und war nahrhaft. Es gab Berechnungen in Frankreich, die zum Beispiel besagt haben, um einen Mann, eine Person zu ernähren, benötigt es mindestens 2 Maroni-Bäume. Dementsprechend groß waren die Anbauflächen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte leider wieder ein Einbruch bei den Anbauflächen. Und zwar war von da an ein ständiger Rückgang zu verzeichnen, der ist auf die Industrialisierung zurückzuführen und auf den Kastanienkrebs. Industrialisierung war nämlich einer der Gründe, weil die Landflucht begann, sprich die Leute fanden Arbeit in den Industriebetrieben und somit zog es die Leute einfach ja, in die Stadt hinein und die ganzen Kastanienhaine verwaisten dadurch. Nur so ein kleines Beispiel. In Italien zum Beispiel war so im Jahre 1911 eine Anbaufläche von so circa 650.000 Hektar vorhanden. Also durchaus respektabel viel. In den 1980er Jahren war das Ganze aber schon auf nur mehr 250.000 Hektar geschrumpft. Also gewaltig weniger, muss man ja durchaus sagen. Man immer noch viel, aber im Vergleich zu früher sehr, sehr wenig. Mittlerweile muss man aber dazu sagen, erholen sich die ganzen Gebiete wieder. Es werden wieder mehr Maronis kultiviert. Es gibt wieder mehr Bäume. Und seit vielen Jahren gilt eben die Maroni, also die Edelkastanie, wieder als wahre Delikatesse. Und sie hat heutzutage nicht mehr das Image des armen Leute-Essens. Der Begriff Maroni wird übrigens nicht überall verwendet. Also Maroni gibt es primär die Bezeichnung in Österreich, aber auch in einigen anderen Ländern. Und sie wird auch unterschiedlich gedeutet. In Frankreich zum Beispiel werden Edelkastanien nur Maroni genannt, wenn keine Samenhaut in die Frucht eingewachsen ist, zum Beispiel, und wenn sie eine bestimmte Größe hat. In Italien, und das ist übrigens das Vorbild für die österreichische Variante und von daher kommt auch bei uns die Bezeichnung, wird eine besonders große und Sorte mit einer guten Qualität als Maroni bezeichnet. Die haben auch eine spezielle Form, es ist eine eigene Züchtung und das ist eben auch die Variante, die hier in Österreich konsumiert wird und darum wird es hier primär Maroni genannt. Also jetzt haben wir ja wirklich gewaltig viel über die Maroni gelernt und ich muss sagen, das Recherchieren zu diesem Thema war besonders interessant und vor allem für mich sehr, sehr erstaunlich war, dass viele Sachen, die ich in der Literatur gefunden habe oder auch in diversen anderen Webseiten sogar deckungsgleich mit der Wikipedia waren. Wikipedia an sich ist ja nicht so schlecht als Quelle für viele Dinge, aber teilweise findet man da drinnen dann doch Ungereimtheiten, aber im Thema Maroni waren sich irgendwie doch alle im Großen und Ganzen einig, muss ich sagen. Gut, ich würde sagen, kommen wir zum Rezept. Und da möchte ich euch heute mal nichts Klassisches präsentieren, was man mit Maroni macht, sondern ein etwas anderes Rezept, das meines Erachtens jetzt vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit super passt. Oder auch nach den Weihnachtsfeiertagen, wo man vielleicht die meisten von uns durchaus ein bisschen deftiger gegessen haben. Und vor allem für Vegetarier ist das ein ideales Gericht. Und zwar möchte ich euch gratinierte Vollkornnudeln mit Karotte und Maroni vorstellen. Und für 4 Portionen benötigen wir hier 300 Gramm Vollkornnudeln. Da würde ich zum Beispiel die Fachfalle empfehlen. Man kann aber im Endeffekt auch jede andere Nudelvariation verwenden. Man kann auch das mit Dinkelnudeln machen, wenn man möchte. Doch ich denke, da ist der Eigengeschmack dann vielleicht auch ein bisschen zu groß. Von daher nur unter Anführungszeichen normale Vollkornnudeln. Weiters benötigen wir 500 Gramm Karotten, ca. 70 Gramm Maroni. Hier würde ich empfehlen, schon bereits gekochte und geschälte zu kaufen. Da findet ihr im Supermarkt auch wunderbare Biomarken, die das als gekocht und geschält verkaufen. Weil natürlich könnt ihr das Ganze auch selbst machen, ist ja dann vom Arbeitsaufwand ein bisschen mehr. Außerdem benötigen wir eine Zwiebel, 80 Gramm Creme Fraiche, 80 Milliliter Milch, 120 Gramm kräftigen Bergkäse, gerieben, frisch gerieben ist natürlich am besten. Wer jetzt nicht so einen deftigen Käse will, kann auch gerne zu einem eher dezenteren im Geschmack zurückgreifen, wie zum Beispiel einem Gouda. Aber ich finde Bergkäse ist eigentlich immer ideal. Ja, dann benötigen wir noch 300 Milliliter Gemüsebrühe, etwas Paradeisermark, 2 bis 3 frische Thymianstiele, eine Tiefkühlkräutermischung oder wer frische Kräuter zu Hause hat, kann da sich eine Mischung zusammenstellen. Und dann noch Salz und Pfeffer. Im ersten Schritt müssen wir die Maroni schön klein schneiden und anschließend in einer Pfanne rösten. Während die so langsam vor sich hin rösten, schälen wir die Zwiebel und würfeln die mal schön klein. Danach geben wir noch etwas Öl in die Pfanne hinzu, mit den Zwiebeln gemeinsam zu den Maronis. Und dünsten die Zwiebel dann schön glasig. Diese Zeit können wir nutzen, um unsere Karotten zu schälen und anschließend in dünne Scheiben zu schneiden. Mein Pro-Tipp ist, nehmt hier am besten eine Trommelreibe, weil da geht das wunderbar schön. Also die ganzen Trommelreiben haben verschiedene Schneideeinsätze und da gibt es eben einen Einsatz, wo man Scheiben schneiden kann und da sage ich euch, ist die Menge an Karotten gleichmäßig schön dünn am besten geschnitten. Aber natürlich mit Messer auch kein Problem, es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber an sich auch nicht so die große Hexerei. Danach geben wir zu unseren Maroni etwas Salz und Gemüsebrühe dazu und lassen das Ganze für einige Minuten bei geschlossenen Deckel leicht kochen. Karotten kommen dann dazu, dann lassen wir es ein bisschen weiter köcheln. Dann fügen wir den Thymian dazu und die restliche Brühe und lassen es erneut einige Minuten köcheln. Nach so circa 10 Minuten können wir schon mal die Milch und Pfeffer zugeben und zugedeckt weiter köcheln lassen. Und da möchte ich euch jetzt keine genaue Zeit geben, und zwar kocht ihr das so lang, bis die Karotten für euch schön bissfest sind. Wer es lieber ein bisschen weicher mag, lässt es länger kochen, wer es lieber kräftiger mag, knackiger Mark lässt nicht mehr allzu lange kochen. Danach nehmen wir den Thymian heraus, geben das Creme Fraiche hinzu, das rühren wir schön ein. Ja, und dann können wir das Ganze noch nach eigenem Ermessen mit unseren Tiefkühlkräutern oder wer hat frischen Kräutern abschmecken. Bei frischen Kräutern, die natürlich vorher hacken, damit die schön klein sind. Danach lassen wir das Ganze auf ganz, ganz kleiner Flamme oder wer zum Beispiel Zerranfeld hat, bei ausgeschalteter Platte noch ziehen. Die Zeit können wir nutzen, um unsere Nudeln nach Packungsangabe fertig zu kochen oder generell mal zu kochen. Wenn die Nudeln dann schon bissfest sind, hier auch wieder bitte so, wie es ihr am liebsten habt. Es können ein bisschen mehr durchgekocht hat, macht so, wer es lieber al dente hat, macht, wie es auf der Packung steht. Auf alle Fälle wird das Ganze dann vermengt mit dem Gemüse und dem Maroni und gemeinsam in eine gebutterte Auflaufform gegeben. Danach reiben wir den Käse und bestreuen das Ganze. Ja, und dann zu guter Letzt muss es eigentlich nur mal bei 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze für 20 Minuten ins Backrohr. Und dann kann es im Grunde auch schon serviert werden. Dazu dann vielleicht noch ein schöner Salat und ein wunderbar perfektes vegetarisches Gericht ist fertig. Und ich denke, das ist wirklich mal was anderes und etwas, was man vielleicht nicht unbedingt mit Maroni so zu Hause machen würde. Denn die meisten, so wie es ich kenne, was machen die zu Hause mit Maroni? Entweder halt klassisch gebratene Maroni, vielleicht ein Püree zu irgendwas dazu oder halt in süßer Variation. Da gibt es ja viele Varianten, in Torte, was auch immer. Und das ist mal ein bisschen was anderes. Ja, bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, noch ein paar kurze administrative Punkte. Am 24. Dezember wird es dann sogar zwei Folgen Gabelbissen geben. Da haben wir in der ganzzeitig in der Früh die Pottwichtel-Folge. Das heißt, ich habe beim Pottwichteln mitgemacht und da wurde mir jemand zugewiesen, der eine Folge Gabelbissen für euch aufnimmt, beziehungsweise für uns aufnimmt, weil ich weiß ja auch nicht, was da vorgestellt wird. Und bin dementsprechend gespannt, was da auf uns alle zukommen wird. Und ich bin guter Dinge, dass es wirklich, wirklich was Tolles wird. Wie gesagt, die gibt es dann ganzzeitig in der Früh. Und im Laufe des Vormittags kommt dann noch eine weitere Folge raus, eine kürzere Folge, und zwar eine kleine Weihnachts-Special-Folge von mir. Da gibt es dann heuer wieder ein Gedicht und ein schnelles kleines Rezept, das man vielleicht noch zu den Feiertagen machen kann. Ja, und danach gibt es dann eine, unter Anführungszeichen, Winterpause, weil wenn ich so nach draußen schaue, ist alles andere als Winter zurzeit. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ja, und dann sollte es spätestens, vielleicht früher, aber spätestens die nächste Folge am 15. Jänner 2016 rauskommen. Und da kann ich euch schon jetzt spoilern, was da kommen wird. Und zwar hat es ein bisschen was mit Katzen und mit Geschrei zu tun. Was das ist, das erfahrt ihr dann im nächsten Jahr. Somit sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.